19 Uhr. Hier ist RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Wir bringen Ihnen Nachrichten, den Abendkommentar und die politische Abendsendung mit dem Genossen Pinsel und Frau Piesecke. In der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba dauern die Beratungen der Vertreter von 35 Mitgliedstaaten der Organisation für Afrikanische Einheit über Möglichkeiten einer gemeinsamen militärischen Aktion gegen Rhodesien an. Der Verteidigungsminister Ugandas erklärte, sein Land sei entschlossen, am 15. Dezember aus dem Commonwealth auszutreten, wenn Großbritannien bis zu diesem Zeitpunkt die Rebellion des weißen Minderheitsregimes in Rhodesien nicht niedergeschlagen habe. Der Minister fügte hinzu, er sei überzeugt, dass auch die anderen afrikanischen Länder in diesem Sinne handeln würden. Auch der Vertreter von Sierra Leone kündigte den Austritt aus dem Commonwealth an, wenn die Londoner Regierung der Forderung des Ministerrats der Organisation für Afrikanische Einheit nicht nachkommt. Die in Addis Abeba versammelten Delegierten hatten Großbritannien aufgefordert, die Rebellion in Rhodesien bis zum 15. Dezember niederzuschlagen. Sollte die britische Regierung diesem Verlangen nicht nachkommen, wollen die 35 afrikanischen Länder ihre diplomatischen Beziehungen zu London abbrechen. Britische Regierungskreise äußerten inzwischen die Hoffnung, dass die afrikanischen Staaten ihre Drohung nicht verwirklichen. Der britische Commonwealth-Minister Bottomley setzte in Nairobi seine Konsultationen über die Rhodesien-Krise mit dem Präsidenten von Kenia, Kenyatta, fort. Vor seinem Rückflug nach London will Bottomley auch noch mit den Regierungen Tansanias und Ugandas konferieren. Die französische Regierung gab heute die Einstellung ihrer Tabakkäufe aus Rhodesien bekannt. Beim Boykottbeschluss des Weltsicherheitsrates hatte sich Frankreich der Stimme enthalten. Auf dem amerikanischen Raumfahrtgelände Cape Kennedy ist der Countdown für den zu 20.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit vorgesehenen Start der Weltraumkapsel Gemini 7 im vollen Gange. Nach letzten Berichten arbeiten alle Systeme einwandfrei. Die Treibstoffzellen der Titan-2-Rakete sind bereits unter Druck gesetzt. Nach dem munitiösen Vorbereitungsplan sollen die beiden Astronauten Borman und Lovell gegenwärtig die Raumkapsel besteigen, mit deren sie bei planmäßigem Verlauf 14 Tage die Erde umkreisen werden. Ihr Flug dient der Erforschung des Einflusses einer zweiwöchigen Schwerelosigkeit auf den menschlichen Körper sowie einem Rendezvous mit einer anderen Raumkapsel. Zu diesem Zweck wird voraussichtlich am 13. Dezember Gemini 6 mit den Astronauten Sherrard und Stafford starten. Außer dieser Annäherung von Gemini 6 und 7 werden die beiden Astronauten Borman und Lovell während ihres Fluges insgesamt 20 medizinische, wissenschaftliche, technische und fotografische Experimente ausführen. Unter anderem sollen sie über einen Laserstrahl ein Funkgespräch mit der Bodenstation führen. Nach den letzten Berichten aus Cape Kennedy bessern sich die Wetterverhältnisse über dem Raumfahrtgelände. Die Meteorologen haben für den Zeitpunkt des Starts befriedigende Wetterbedingungen vorausgesagt. In der südvietnamesischen Hauptstadt Saigon sind die Sicherheitsvorkehrungen nach dem jüngsten Anschlag der Vietcong-Rebellen auf eine amerikanische Truppenunterkunft weiter verstärkt worden.